quer durch Hof und Garten, durch die Küche, durch den Flur, tobt eine wilde Meute und sie tobt rund um die Uhr. Als Rettung bleibt dir nur. Schreib 99 Takte auf ein Blatt Papier, zähl dann nochmal zwei dazu und singe zum Klavier. 100 Einmal geht es rund, so kommt man auf den Hund. Da bleiben dir die Töne weg, der Dalmatiner Treibensbund, der Dalmatiner Treibensbund. Sie sitzen dann ihr Herrchen und sie bringen dich auf Trab. Sie flitzen über Stamm und Stein, die tanzen auf und ab. Sie sind fit und du bist schlapp. 99 Takte auf ein Blatt Papier, zähl dann nochmal zwei dazu und singe zum Klavier. 100 Einmal geht es rund, so kommt man auf den Hund. Da bleiben dir die Töne weg, der Dalmatiner Treibensbund.